Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist bei uns Themennacht und das Thema heute Nacht heißt Auf dem Friedhof. Und ich frage euch, was ist euch auf einem Friedhof schon passiert? Welche Erlebnisse hattet ihr zum Beispiel an einem Grab oder in einer Trauerhalle? Seid ihr vielleicht beruflich auf dem Friedhof tätig als Bestatter oder als Totengräber? Oder was ist euch Besonderes oder vielleicht auch Unheimliches schon einmal auf einem Friedhof widerfahren? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht auf dem Friedhof und meine erste Anruferin heißt Beate und Beate ist 59. Morgen, Beate. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Mein Erlebnis auf dem Friedhof betrifft den tödlichen Unfall meines Bruders am 26. April dieses Jahr. Dein Bruder ist auf dem Friedhof ums Leben gekommen? Mein Bruder ist auf einem Friedhof gestorben, ja. Was ist genau da geschehen, Beate? Ja, das ist alles noch ziemlich unklar und wird wahrscheinlich auch nie geklärt werden. Mein Bruder kam von einem Arztbesuch und ist eine Nebenstraße gefahren, um die etwas krumpelige oder sagen wir so ein bisschen kurvenreiche Ortsdurchfahrt zu umgehen. Und er ist oberhalb eines Friedhofs auf einer kleinen Nebenstraße entlang gefahren. Ist aus ungeklärter Ursache von dieser Straße abgekommen, circa 150 Meter parallel zu der Straße, durch eine Wiese gefahren, ja. Ist dann irgendwie wieder auf diese Straße zurück, hat die Straße gequert, gleichzeitig aber auch durch den Maschendrahtzaun eines Friedhofs gebrochen, ja. Und auf dem Friedhofsgelände gegen einen Baum gefahren. Ach. Dabei sind die Airbags aufgegangen, also muss er schneller als 30 gewesen sein. Ja. Er hat diesen Unfall überlebt, hat dann versucht, weil die Fahrertür klemmte, über die Beifahrertür aus dem Auto zu kommen, ja. Und ist laut Polizeibericht mit der sich öffnenden Beifahrertür aus dem Auto gefallen und bei diesem Sturz mit dem Hinterkopf auf eine marmorne Grabumrandung gefallen. Was zur Folge hatte? Ein offenes Schädelhirntrauma, an dem er gestorben ist, auf dem Friedhof, auf diesem Grab. Was für eine dramatische und kuriose Geschichte. Skurril, absurd. Ja. Wie, zu welcher Tageszeit ist das passiert? Das ist am späten Vormittag passiert. Die Todeszeit ist fiktiv festgelegt worden auf 11.45 Uhr. Kann man ungefähr dann sagen, wie lange er gelegen hat, bis ihn jemand entdeckt hat? Nein. Nein? Nein. Wann hat man ihn entdeckt? Er ist kurioserweise durch seine Lebensgefährtin aufgefunden worden, die wenig später wohl dieselbe Strecke fuhr. Sie hat ihn dann wohl schon tot aufgefunden. Die ist auch diese etwas ungewöhnliche Strecke gefahren? Ja, und ungewöhnlich für diese Verhältnisse, für diese Örtlichkeit ist die Strecke nicht. Also Eingeweihte kannten diesen Nebenweg. Und konnte man von dem Nebenweg dann über die Wiese zu dem Friedhof gucken, dass man da das Auto dann sah? Ja, sie hat dann das Auto gesehen und Also, ihr habt überhaupt keine Erklärung, was da los war? Nein, also warum er von der Straße abgekommen ist, warum er durch die Wiese gefahren ist, dafür gibt es keine Erklärung. Hat er Alkohol getrunken? Nein, definitiv nicht. Also es hat natürlich eine Leichenschau stattgefunden. Mhm. Alkohol ist nicht festgestellt worden. Mein Bruder war aufgrund einer rheumatischen Erkrankung schwer behindert. Mhm. Er hatte in kurzer Zeit 3 schwere Operationen. Ach so, dadurch ist vielleicht auch der unglückliche Fall aus dem Auto erklärbar, auf den Grabstein. Eventuell, eventuell. Mhm. Obwohl ich davon ausgehe, dass er zu diesem Befreiungsversuch aufgrund der körperlichen Einschränkungen gar nicht in der Lage war. Mhm. Du sagst, man hat eine Obduktion vorgenommen, das heißt also... Nein, man hat keine Obduktion vorgenommen, man hat eine Leichenschau vorgenommen, das ist keine Obduktion. Was ist der Unterschied? Bei einer Obduktion wird der Leichnam geöffnet. Aber bei der Leichenschau, der Begriff ist mir so gar nicht bekannt. Bei der Leichenschau wird nur nach den Äußerlichkeiten gesehen. Ach so. Das heißt, man weiß nicht, ob vielleicht ein leichter Herzinfarkt oder irgendetwas die Ursache war, dass er so kurios gefahren ist. Nein, das weiß man nicht, nein. Was sein könnte? Ich kann es mir auch nicht erklären. Also nach diesen Operationen, die mein Bruder hinter sich hatte, er war medizinisch durchgecheckt vom Blutbild bis zur Computertomographie. Also meiner Meinung nach, wenn da ein internistischer Notfall erkennbar gewesen wäre. Ja gut, manchmal passiert's dann. Ja. Du sagst, wird heute noch irgendwie von behördlicher Seite geforscht, was da los ist, oder? Das weiß ich nicht. Also, aber das muss für euch als Familie ein unfassbarer Schock. Für uns als Familie Drama. Ist es fürchterlich. Also, wie alt ist dein Bruder geworden? 47. Ja. Ich bin um einiges älter als er. Mhm. Und unsere Familie war nie sehr groß. Ich habe einen Mann, ich habe 2 Töchter, aber das ist was anderes. Mein Bruder war in dieser Hinsicht mein letzter Angehöriger. Mhm. Und das trifft mich unwahrscheinlich. Also das. Ja, vor allen Dingen, wenn man da auch vor einem so großen Rätsel steht und man weiß gar nicht, was ist denn genau passiert. Das ist es. Wenn man das wüsste. Dass das so ungeklärt ist und wahrscheinlich auch ungeklärt bleibt. Also das setzt mir unheimlich zu. Das glaube ich. Ist er denn jetzt auf diesem Friedhof auch beigesetzt worden? Nein, das ist ja noch das andere Kuriosum. Angeblich hat mein Bruder sich eine Seebestattung gewünscht und diese Seebestattung ist von seiner Lebensgefährtin mittlerweile auch vorgenommen worden. Mhm. Also er ist, du sagst angeblich, misstraust du dieser Aussage? Eigentlich nicht, nein. Es ist nur, die Tatsache ist, dass ich bei dieser Seebestattung nicht dabei war. Und warum nicht? Das weiß ich nicht. Du bist dazu nicht eingeladen worden? Nein. Das heißt, das Verhältnis zwischen dir und der Partnerin deines Bruders ist gerade nicht sehr gut? Das ist mittlerweile völlig tot. Hat aber nichts mit dem Unfall zu tun. Oder doch? Das weiß ich nicht. Wie war das Verhältnis denn vorher, von einem Jahr? Oder? Vorher war es also sehr herzlich. Wie, und mit dem oder durch den Todesfall hat sich das Verhältnis? Durch den Todesfall hat sich dieses Verhältnis unheimlich verhärtet. Aber wie ist denn das erklärbar? Eigentlich hält man doch dann als Verwandten zusammen oder als nahe Menschen. Dafür habe ich keine Erklärung. Ich weiß nicht, was ich der Frau getan habe. Ich weiß nicht, warum sie mich ausschließt, warum sie mich auch von der endgültigen Bestattung meines Bruders ausgeschlossen hat. Wie lange waren die beiden denn zusammen gewesen? 1,5 Jahre, glaube ich. Noch nicht so lange. Hat dein Bruder denn etwas von einer Seebestattung mal gesagt bei dir? Er selber hat nur gesagt, dass ihm die Gegend sehr gefällt. Und dass er sich da in diesem Seeklima auch gesundheitlich sehr wohl gefühlt hat. Verstehe. Von daher halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er mal irgendwas über eine Seebestattung geäußert hat. Mir gegenüber hat es nicht gesagt. Also er hatte eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ich kann nur sagen, mir von meiner Seite aus, dass mir das natürlich sehr, sehr, sehr leid tut. dass du deinen Bruder verloren hast und dann auf diese tragische Weise und man nicht weiß, was da los ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, danke ich dir für. Und da vielleicht wird man irgendwann nochmal eine Idee haben, vielleicht wird es auch für immer ein Geheimnis bleiben, was vorgefallen ist. Ich denke, es wird für immer ein Geheimnis bleiben. Und irgendwie muss ich sehen, dass ich damit fertig werde. Also ich möchtest du, dass wir dich nochmal anrufen, dass mein Psychologe dich nochmal anruft? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, also, das biete ich dir gerne an. Ich habe mittlerweile auch eine Beratungsstelle aufgesucht und da bezeichnet mich jemand als traumatisiert, aber... was ja durchaus sein kann. Wir machen das mal so. Henning heißt mein Psychologe, der ruft dich jetzt gleich an, Beate. Ja. Dir wünsche ich von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne, auf Wiederhören. Ich musste aber mal drüber reden, also irgendwie musste ich das nochmal loswerden. Ja. Also wir melden uns gleich bei dir. Ich danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hab heute einen Frosch im Hals. Unser Thema heute heißt auf dem Friedhof. Und ich möchte gerne mit euch darüber reden, was ihr auf einem Friedhof schon Ungewöhnliches erlebt habt. Das kann während einer Trauerfeier in der Trauerhalle sein. Die Trauerhallen sind ja in der Regel auf den Friedhöfen. Es kann vielleicht auch eine Szene am offenen Grab sein. Es kann aber auch sein, dass ihr eventuell auf einem Friedhof arbeitet, zum Beispiel als Totengräber und habt da schon etwas Besonderes erlebt. Oder habt ihr auch vielleicht einmal etwas Unheimliches auf einem Friedhof erlebt oder beobachtet? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Ich bin gespannt auf eure Geschichten und eure Anrufe 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Gabriele, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Gabriele. Ja. Wir haben vor 3 Jahren wissentlich unseren Vater im falschen Grab beigesetzt. Wissentlich im falschen Grab? Ja. Erklär mal. Vor 3 Jahren? Ja. Als unser Vater starb, gab es eine große Trauerfeier. Aber ich spreche jetzt von der Urnenbeisetzung, die dann ja nur noch im kleinen Kreis 3 Wochen später. Genau, meistens ein paar Wochen später, genau. Genau. Ja. Und der kleine Kreis war sehr klein, nämlich meine Schwester und ich und meine damals 84-jährige demenzkranke Mutter. Mhm. Und wir drei fuhren zum Friedhof und trafen uns mit dem Bestatter vor der Kapelle. Mhm. Dort war der Bestatter und seine beiden Assistenten, Kollegen. Ja. Und wir mussten noch einen Moment warten und irgendwie spürte ich, dass dieser Bestatter sehr nervös war. Der rannte immer hin und her und mit dem Zettel und irgendwie dachte ich, ist ja gar nicht so wirklich feierlich. Mhm. Habe aber nicht geahnt, was das nachher für Konsequenzen haben würde. Mhm. Jedenfalls meinte er nun, es ginge los und dann gingen wir in die Kapelle und hatten eine kleine feierliche Andacht. Mhm. Und anschließend zogen wir gemeinsam mit der Urne in der Hand über den Friedhof zur Grabstelle. Also ihr drei und der Bestatter? Und der Bestatter mit seinen beiden Helfern. Ah ja. Hm. Und diese Grabstelle, muss ich dazu sagen, war noch nicht angelegt. Hm. Die war am Ende einer Gräberreihe, aber sie war noch Wiese. Hatte ein Nümmerchen von was der Stadt. Was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Weil mein Vater hatte zu Lebzeiten diese Grabstelle gekauft. Aber er war der Erste, der dort beigesetzt werden sollte. Das heißt, es war einfach noch ein Stück Rasen. Es war noch nichts, noch kein Stein und noch gar nichts. Okay, ich verstehe. Aber eigentlich werden doch vor einer Beisetzung von Seiten der Friedhofsverwaltung die Gräber, auch die Urnengräber, ausgenommen. Damit ja, man dann die darum geht's ja. Darum geht's ja. Ich wollte nur sagen, das Grab an sich ist eigentlich nur Wiese. Da war also noch nichts zu erkennen. Da war noch kein Grabstein, keine Blümchen, noch gar nichts. Das existierte noch nicht. Ja. Und ich war eine Woche vorher, ich kannte den Friedhof gar nicht, ich war eine Woche vorher dort, um mir diese Grabstelle anzusehen und hatte mich mit einem Gärtner getroffen, um mit dem zu besprechen, wie nach der Beisetzung dieses Grab angelegt und bepflanzt werden sollte. Von daher wusste ich, wo dieses Grab war. Ja. So, nun kamen wir dort also in diese Gräberreihe und marschierten hinter dem Bestatter her. Ja, und dann blieb er an einem Stückchen Wiese stehen. Dort war ein Loch gebuddelt. Das war wunderschön mit so Farn und ähnlichem Efeu ausgelegt, dekoriert. Und wir stellen uns da drum rum und er hub an mit ein paar feierlichen Worten und ich denke immer, hier stimmt doch was nicht. Gucke mich um und sag, habe ihn alle unterbrochen. Ich habe gesagt, Moment, wir stehen am falschen Grab. Und ja, das war natürlich in dem Augenblick irgendwo schon sehr irritierend. Und seine Reaktion war, ich hab's mir doch gedacht. Ach. Ja. Und daraus erklärt sich seine anfängliche Nervosität. Er hatte irgendwie das Gefühl, hier stimmt was nicht. Die Stadtverwaltung, die Friedhofsverwaltung hatte wohl Mist gemacht. Also wir standen jetzt auch auf einem noch nicht angelegten Grab, also einem Stück Rasen, wo dieses Loch ausgebuddelt war. Ja. 3 Meter neben der Stelle, wo wir hätten stehen müssen. Ja. Also nicht an unserem Grab. Ja. Das war ein Grab für mehrere Urnen bei, Gräber. Hm. Ja, wir standen 3 Meter daneben an der falschen Grabstelle. Dann habt ihr ihn dort doch beigesetzt? Ja, und dann war er natürlich total irritiert und nervös, was jetzt tun. Hm. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, die eine Alternative war, per Handy den Friedhofsgärtner von irgendwo am anderen Ende des riesigen Friedhofs herbeizuziehen. Genau, noch schnell ein Loch mal graben. Schnell ein neues Loch zu graben, ja. So schnell wäre das alles gar nicht gegangen, ja. Um dann anzufangen. Nun muss man sich mal die Situation vorstellen, mehr oder weniger genervt, heulend, traurig, mit einer demenzkranken Mutter, die nicht viel verstand davon, dass ihr Mann gerade gestorben war. Man hätte natürlich die Urne auch nochmal zurücknehmen können in die Trauerhalle für einen Tag und das Ganze am nächsten Tag nochmal wiederholen. Ja, nun ist man, also in so einer Situation ist man ja auch total nervlich am Ende. Ja, ne? Stimmt. Also wir standen da, was jetzt? Warten, neu buddeln, das hätte eine halbe Stunde gedauert, bis das alles geregelt gewesen wäre. Und oder zu sagen, wir ziehen das Ganze jetzt so durch, wie geplant, in dem falschen Loch. Ja. Und das habt ihr gemacht. Und genau dafür haben wir uns entschieden, weil wir meine demenzkranke Mutter, die hätte überhaupt nicht verstanden, warum wir wieder gegangen wären. Wir haben es durchgezogen. Die Angehörigen, die dieses Grab schon gekauft hatten, wissen die davon? Habt ihr dann quasi die Stellen getauscht oder? Nein. Wir haben die Beisetzung durchgeführt, so wie es geplant war. Ja. Wohl wissend, dass wenn wir dieser Stelle den Rücken kehren, eine Stunde später Vater wieder ausgegraben werden würde. Ach so, ich verstehe. Und das haben wir aber uns nicht mehr antun wollen. Das wollten wir gar nicht miterleben. Weil ich verstehe. Ich hatte fast schon gerade die Sorge, dass dein Vater jetzt da liegt und da auch noch ein anderer drin liegt. Nein. Ah, der Vater wurde wieder ausgegraben. Das heißt, die Urne wurde wieder ausgegraben. Als ihr weggegraben, ohne uns. Das ist aber wirklich Stress in der Situation. Es ist absoluter Stress. Ja, das finde ich auch. Und hast du dich richtig ordentlich dann bei wem auch immer, wer die Schuld getragen hat, beschwert? Ja, das ist das Problem. Letztendlich, also dem Bestatter war es unendlich peinlich, verständlicherweise. Dass er sagt, auch in seiner ganzen Dienstzeit ist ihm das noch nie passiert. Aber ist ja nicht die Friedhofsverwaltung dafür zuständig? Genau, die waren zuständig. Ja. Im Büro war keiner mehr. Und Entschuldigung, aber in so einer Situation mit Blumenstrauß und Urne im Arm und einer demenzkranken Mutter und in Trauer und fix und fertig, ist man nicht in der Situation, sich mit jemandem von der Verwaltung auseinanderzusetzen. Ist klar, aber hinterher hättest du es machen können. Einen Tag, eine Woche später. Ja. Es hätte nichts geändert. Die Situation war total im Eimer. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, okay, es war total skurril oder kann vielleicht sogar drüber lachen. In dem Augenblick war mir nicht nach Lachen, das wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also man kann vielleicht im Nachhinein, wenn man Abstand gewonnen hat, sogar noch schmunzeln, dass es irgendwie eine gewisse Komik hat, das Ganze. Ja, aber in der Sekunde, in den Minuten, als ihr da gestanden habt, ist das Horror. Ist absoluter Horror. Ja, ist absoluter Horror. Am falschen Grab, man weiß es. Ja. Meine Schwester war total aufgelöst und meine Mutter konnte sowieso nichts entscheiden. Das heißt, ich musste in dem Augenblick sagen, wir warten oder wir machen. Aber die Mutter, die demenzkranke Mutter, konnte nichts entscheiden, ist schon klar. Aber sie hat ja mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, auch nicht wirklich. Die fragte immer nur, was machen wir hier, was machen wir? Also die zählte nicht. Das war, die hätte nichts entscheiden können und hat das auch in der Form nicht gespürt. Also das ist so ein kurioses Erlebnis, dass du wahrscheinlich immer, wenn du am Grab deines Vaters stehst, daran auch denken musst. Ja, und es gibt noch eine kurze Fortsetzung. Dramatischerweise ist 3 Wochen danach die Schwester meines Vaters auch gestorben. Und dieses hier sollte ein Familiengrab werden. Das heißt, auch die Schwester sollte auf diesem Sammelurnengrab, wurde auch dort beigesetzt. Mhm. Das heißt, 3 Wochen später standen wir wieder an demselben Grab, also an dem richtigen. Mhm. Und neben Vaters Stelle war nun das Loch für die Tante ausgegraben. Mhm. Aber ich sah während der Feierlichkeiten, hatte immer den Blick auf das falsche Grab, 3 Meter daneben. Ja. Da war noch kein Unkraut wieder gewachsen. Ja, da war immer noch die Stelle zu sehen, wo vorher falsch gebuddelt war. Verstehe. Liebe Gabriele, danke dir für deinen Anruf. Gerne. Und wünsche alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50 und Rosemarie ist hier, die ist auch 60. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Rosemarie. Auch zu unserem Thema auf dem Friedhof. Ja, richtig. Was ist passiert bei dir? Ja, erstmal vielleicht zu meinen beiden Vorrednerinnen, vor allen Dingen für die erste Anruferin, für Beate. Ich denke, für die wäre es wahrscheinlich auch ganz hilfreich, sich vielleicht einer Trauergruppe anzuschließen. Ja, genau. Also was mit ihrem Bruder passiert ist, vielleicht einfach auch immer im Gespräch doch mal wieder aufarbeiten. Ja, ich vermute, dass mein Psychologe das mit ihr schon besprochen hat. Toll, ja. Mhm. Ja, ich bin freie Trauerrednerin. Ah, das ist ja interessant. Mhm. Das ist interessant. Also das, was früher so der Pastor gemacht Richtig. Hat, machst ja. du. Entweder für Menschen, die keiner Konfession angehören, ja. oder eben auf der anderen Seite auch für Menschen, die kirchlich gebunden sind, aber aus irgendwelchen Gründen also nicht unbedingt den Pastor haben möchten, sondern sich einen Trauerredner nehmen. Wie lange machst du das schon? Seit knapp 5 Jahren. Wie bist du dazu gekommen? Also Thema Tod, Sterben war ich schon immer seit etlichen Jahren mit verbunden durch ehrenamtliche Hospizarbeit. Und ich habe also lange Jahre als Kundenberaterin bei einer Bank gearbeitet. Ach so. Also Kundenkontakte waren mir, oder Kontakt zu Menschen, ja. sagen wir mal so, war mir immer ganz wichtig. Und über die Hospizarbeit ist letztlich dann der Bogen geschlagen worden, jetzt zu meiner Freiberuflichkeit. Kann man das so einfach machen oder muss man sich da, gibt es eine Ausbildung oder ein Zertifikat zumindest für? Richtig, es gibt eine Ausbildung. Mhm. Wie sieht die aus? Ich habe meine Ausbildung in den neuen Bundesländern gemacht, weil da ja der Beruf des Trauerredners wesentlich ausgeprägter Stimmt, ist genau. als hier in den alten Bundesländern. Mhm. Und das sind dann also Unterrichtseinheiten und es sind auch immer wieder Fortbildungs- und Supervisionswochenenden, ja. die sich anschließen, dass einfach ein Erfahrungsaustausch da ist. Und das ist auch die Voraussetzung, um es dann machen zu dürfen? Oder könnte es eigentlich jeder machen? Das könnte eigentlich jeder machen. Ja. Es sind vielfach also auch Menschen mit einem theologischen Studium oder die eben überhaupt auch als Pastoren tätig waren, unter Umständen dann zu Zeiten, wo Pfarrstellen abgebaut werden, eben keinen Arbeitsplatz mehr bei genau. einer Landeskirche ja. haben und sich dann also da entsprechend selbstständig machen. Wie oft sprichst du in der Woche ungefähr? Ganz unterschiedlich, weil es ja was ist, was ich nicht planen kann. Aber ich sag mal so grobe Richtung 1 bis 2 Mal die Woche. 1 bis 2 Mal die Woche. Und was kostest du? Bitte? Was kostest du, also wenn man dich anheuert oder bucht, sagen wir es so, ja. was kostet das? Also ich habe einen Festsatz von 200 Euro, das umfasst also alles, das umfasst die Trauergespräche im Vorfeld. Ja. Das kann also manchmal sein, dass es nicht nur ein Gespräch mit Angehörigen ist, sondern wenn manchmal es eben auch notwendig ist, dass sich ein zweites Gespräch ergibt. Also du triffst dich mit den Leuten natürlich, das macht der Pastor ja auch, um Informationen Richtig. Zu kriegen. Ja. Und aus diesen Informationen, die du über den Verstorbenen hast, baust du dir dann die Rede auf. Richtig. Ja. Und für mich ist es dann eben immer hilfreich, wenn ich einfach zu den Angehörigen entsprechenden Draht bekomme. Ich komme ja letztlich als fremder Mensch irgendwo in eine Umgebung, wo Menschen normalerweise in einer Ausnahmesituation sind. Und da also eine Vertrauensbasis auch aufzubauen, dass die Menschen sich öffnen, dass die einfach mir viel erzählen und auch irgendwo wissen, wir können also auch was erzählen, wo sie mir gleich sagen, das möchten wir aber nicht, dass es in der Trauerrede mit erscheint, aber einfach um mir ein Bild von dem Menschen zu machen. Ist das nicht sehr schwierig, dann immer über einen wildfremden Menschen etwas sehr Persönliches zu sagen, und zwar so zu sagen, dass man natürlich auch keinen der anwesenden Trauernden verletzt? Richtig. Und das ist also für mich auch immer ganz wichtig, deshalb im Vorgespräch die Zeit zu haben, um mir die Zeit zu nehmen, dass das Gespräch ausführlich ist und dass einfach die Menschen auch erstmal ein bisschen irgendwo eine Basis zu mir finden. Und schön ist es einfach, wenn man am Tisch sitzt und die packen Fotoalben hin oder haben, oder ich bitte darum, ob es vielleicht ein Foto vom Verstorbenen gibt. Und je mehr Erfahrung oder je mehr Information ich bekomme, so sehr sind es irgendwo so für mich Spurensuche, so Lebensspuren, wo ich versuche dann eben einfach in meiner Rede die Mosaiksteine zusammenzusetzen. Also du machst dir da vorher schon richtig viel Mühe? Ja. Um dir dann, du liest die Rede dann ab, du schreibst sie dir auf und liest sie ab. Ja. Ja, das kann man ja nicht frei machen. Das ist ja dann wahrscheinlich. Ja gut, je länger oder je öfter ich es mache, es sind sicherlich auch Positionen oder ich sehe dann auf einmal in der Trauerfeier mitunter mal was ganz Spontanes, wenn vielleicht Enkelkinder oder so natürlich, dabei. Ja, da kann man dann improvisieren. Einbinde, dass ich dann einfach auch vom Konzept abweiche, aber im Großen und Ganzen habe ich mein Konzept. Wie lange dauert in der Regel eine solche Trauerrede? Naja, so zwischen 20 und 30 Minuten, dann meist unterbrochen durch Musik. Ja. Du hast du 5 Jahre das gemacht. Ja. Da ist schon, hast du eine ganze Menge erlebt. Was war das Traurigste oder Tragischste, was du erlebt hast? Also das Tragischste war, als ich eine Trauerfeier hatte für einen jungen Mann, der war knapp 20, war also weit weg von seinen Eltern verstorben, war gesundheitlich beeinträchtigt, war also behindert und eigentlich hatten die Eltern gedacht, er wäre in betreut durch eine Einrichtung, was aber in dem Fall nicht war. Er ist dann also unter ungeklärten Umständen gestorben. Mhm. Und als wir die Trauerfeier hatten, wo dann auf einmal der Vater sich ganz spontan entschieden hat, er trägt die Urne zum Grab selber und lässt die Urne auch selber ins Grab. Das war also was, was mich dann so aus der Spontanität heraus sehr angerührt hat. Mhm. Gab es schon einmal eine Situation, wo selbst du, die du ja eigentlich eine neutrale Person bist, mit den Tränen gerungen hast? Das war eigentlich der Fall, den ich jetzt so gerade erwähnt habe, weil es da eben auch so war, dass ich die Familie, also speziell den Vater, etwas näher kannte. Mhm. Das war also was, wo ich gemerkt habe, es ist eigentlich ganz gut, wenn ich einen gewissen Abstand, eine gewisse Neutralität habe, dass ich sagen kann, mitfühlen mit den Menschen ja, aber nicht mitleiden. Dass ich doch irgendwo eine gewisse Distanz dann haben kann. Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen. Da haben wir so genau über diese Thematik angerissen. Da habe ich noch zu ihm gesagt, ich könnte das niemals machen, wenn ein Freund von mir gestorben wäre und ich sollte die Trauerrede halten. Das stelle ich mir auch ganz schwer vor. Ich könnte es nicht. Ich glaube, mir würden schon nach ein paar Worten würde die Stimme brechen. Ich könnte es nicht. Ja, deshalb finde ich es manchmal erstaunlich, wenn sich dann auch Angehörige mit einbinden und sagen, wir möchten gerne einen Part, vielleicht irgendwo einen bestimmten Text nochmal, den möchten wir gerne lesen. Mhm. Und dass wir dann immer uns miteinander abstimmen, dass ich das schön finde, wenn Angehörige eben gerne irgendwo für ihren verstorbenen Menschen auch was in eigener Regie machen möchten. Naja. Dass wir dann aber meistens auch immer abstimmen, dass wir sagen, okay, die geben mir vorsorglich den Text, wenn es dann also aus irgendwelchen Gründen, so wie du es sagst, dass auf einmal eben man einfach dazu nicht in der Lage ist, dass sie so ein bisschen den doppelten Boden haben und sagen, also wenn wir es jetzt wirklich nicht können, dann ist jemand, der übernimmt unseren Part. Hast du auch schon Trauerreden für Kinder gehalten? Nein. Zum Glück noch nicht. Aber das, weil ich denke, das war jetzt gerade so bei unserem letzten Supervisionswochenende der Trauerredner das Thema, einfach Trauer um Kinder und Jugendliche oder auch, dass Kinder und Jugendliche beim Verlust ganz anders trauern. Also das erlebe ich schon bei Trauerfeiern, dass mitunter dann eben Enkelkinder mit dabei sind, die den Verlust irgendwo miterleben, damit aber manchmal erstaunlicherweise viel offener und viel gelassener umgehen, aber als Erwachsene das denken. Beerdigungen sind ja auch Orte von ungeheurer Lüge. Das heißt, da kommen Verwandte zusammen, die sich vielleicht Spinnefeind waren ein ganzes Leben und mimen da die Trauernden. Merkst du das, ob Leute echt trauen oder ob sie einfach da nur so sitzen und aus... Ich merke es im Endeffekt mitunter auch beim Gespräch, was da wirklich an Realität, an Wahrhaftigkeit rüberkommt oder wo ich das Gefühl habe, da wird mir jetzt was erzählt, aber ich habe so ein Unbehagen, was ich nicht greifen kann, aber das Gefühl, irgendwas ist hier nicht stimmig. Mhm. Also bei den direkten Angehörigen oder später dann bei den Leuten, bei den Trauergästen, die dann zusätzlich noch kommen. Was war die ungewöhnlichste Beerdigung, die du mitgestaltet hast? Die ungewöhnlichste Trauerfeier war für mich eine Trauerfeier in einem privaten Haus am offenen Sarg der verstorbenen Frau. Das war also für mich sehr ungewöhnlich, aber es war auch einfach auch eine unwahrscheinlich gute Erfahrung. Mhm. Also die Angehörigen wollten es unbedingt, warum wollten sie es unbedingt im Haus haben und am offenen Sarg? Ja, also der Ehemann hatte seine Frau sehr lange gepflegt. Er hatte sie also auch kurz bevor sie nach Hause kam, obwohl vorher eben auch noch ein Krankenhausaufenthalt war, sie nach Hause geholt. Und er und seine Schwägerin, die war also Krankenschwester, die haben sich also sehr intensiv um die Frau zu Hause gekümmert. Mhm. Sie ist dann also auch zu Hause verstorben. Mhm. Und ihm war es eben ganz wichtig, wirklich, die beiden haben also auch, die Ehefrau und Schwester haben also auch die Frau sozusagen mitgeholfen, einzusagen. Und zurechtzumachen also dann. Wirklich die Begleitung bis zum Schluss zu machen. Und es war denen eben ganz wichtig, wirklich dieser Abschied in der privaten Umgebung. Gibt es so einen Spruch oder eine Weisheit oder eine philosophische Einsicht, die du in deinen Reden oft verwendest, vielleicht sogar am Ende verwendest oder oft einbaust? Also was ich gerne einbaue, sind, wenn irgend möglich positive Erinnerungen, die zurückgebliebenen Menschen mit dem Verstorbenen haben, dass einfach der positive Aspekt oder manchmal auch der fröhliche oder... Also nicht, ich meine jetzt irgendeine Weisheit von einem Philosophen oder einem Dichter oder sowas. Da habe ich ein sicherlich ganz breites Spektrum. Es ist ja auch häufig so, dass, obwohl ich freie Trauerrednerin bin, mitunter auch die Menschen unter einem ganz klassischen christlichen Aspekt ihre Beerdigung haben möchten. Klar, da muss man darauf Rücksicht nehmen und auch die entsprechenden Zitate dann verwenden. Es kann also auch sein, dass jemand sagt, nee, also ich möchte hier kein Psalm und ich möchte es ganz weltlich, aber dass ich immer noch mal die Frage stelle, ob dann zum Schluss am Grab oder eben, falls der Sarg stehen bleibt, wenn es später eine Urnenbeisetzung ist, ob ein Vater unser gesprochen werden soll. Ja, und da erlebe ich dann eben ganz häufig, dass sie sagen, aber das gehört doch auch mit dazu. Rosemarie, ich gehe davon aus, oder kann mir gut vorstellen, dass du dir auch schon Gedanken gemacht hast, wenn du einmal stirbst, wer soll da sprechen? Da habe ich also schon einen bevorzugten Pastor, der, so er denn noch aktiv ist, dann also auch schon zugesagt hat, dass er das übernehmen wird. Also alles schon geregelt? Ja. Hoffen wir, dass das noch viele Jahrzehnte dauert. Das schauen wir mal. Und hoffen wir, dass du dann in dieser Zeit noch vielen Menschen Trost spenden kannst, denn das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn man das gut macht, erfüllst du eine sehr wichtige Aufgabe, finde ich. Das empfinde ich auch so. Ja, das kann man schlecht machen, das haben wir alle schon erlebt. Auch manch ein Pastor kann das überhaupt nicht, der rattert das irgendwie so runter. Und es gibt begnadete Leute, die das ganz toll machen und man fühlt sich dann als Trauernder auch aufgehoben in der Situation. Das ist auch ganz wichtig, weil du hast in der Situation auch keine zweite Chance. Genau, ganz genau. Sehr interessant, Rosemarie. Ich danke dir sehr herzlich für den Anruf und wünsche dir alles Gute und ich kann auch mal vielleicht das so formulieren, auch viel Erfolg bei und in deiner Arbeit. Herzlichen Dank, Dubian. Gerne. Auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Auf dem Friedhof und ich frage euch, was euch auf dem Friedhof schon alles Besonderes, Ungewöhnliches, Traurisches, vielleicht auch Schräges oder Skurriles passiert ist, während einer Trauerfeier oder an einem offenen Grab unter Umständen oder vielleicht arbeitet ihr auf dem Friedhof. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Abi und Abi ist 29. Hallo. Jo, grüße dich, Domian. Ein Mann. Ja, genau. Abi, grüß dich. Ja, grüß dich. Ja, Domian, da sind mir zwei Sachen auf dem Friedhof passiert. Die erste Sache, da fange ich mal an. Ich bin Friedhofsgärtner, seit 4 Jahren auf dem Friedhof. Mhm. Also die erste Sache ist gewesen, dass ich einer Frau das Leben gerettet habe. Oh. Sie hat sich die Pulsadern am Grab ihres Mannes aufgeschnitten. Ah, wie dramatisch. Genau. Das war so, dass die Frau, jedes Mal, wenn ich auf dem Friedhof gearbeitet habe, habe ich sie gesehen. Die war immer am Brüllen, immer am Schreien. Und man hat gedacht, die Frau ist krank oder so. Eine ältere Frau schon? Die war älter, ja, ich glaube 75. Ah ja. Genau, und dann ist man mal hingegangen und hat mit der geredet. Natürlich hat sie dann wieder nur einen angebrüllt. Man soll sie in Ruhe lassen und so. Sie hat Probleme, die Gesellschaft, dies, das. Also kam alles dazu, kam alles auf einmal. Und es war dann so eine Woche später, war die Frau wieder da und war wieder am Brüllen. Die haben das. Ungefähr nach 5 Minuten lag sie dann da. Ja, ich bin dann hingelaufen mit einem anderen Kollegen, haben geguckt und da hatte sich die Frau die Pulsadern aufgeschnitten. Auf der linken Hand hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Ja. Und wollte. Sie haben erste Hilfe geleistet sofort. Also sie wollte auf dem Grab ihres Mannes sterben. Genau. Wie lange war ihr Mann schon tot gewesen zu dem Zeitpunkt? Ich glaube 14 Jahre, 15 Jahre. So lange schon? Genau. Und hatte sie das nicht verarbeitet und nicht verwunden? Das war zu viel, das war einfach zu viel. Die Gesellschaft, die Frau war, die kam nicht mehr klar mit der Gesellschaft, ja. Das war alles zu viel. Sie wollte einfach nur zu ihrem Mann. Was habt ihr dann konkret gemacht? Du hast erste Hilfe. Was heißt das? Was habt ihr getan? Also ich habe direkt das T-Shirt ausgezogen, habe es um den Arm gewickelt, haben sofort den Krankenwagen angerufen, haben versucht, sie bei Bewusstsein zu lassen. Sie war fix und fertig. Sie war am Ende, sie war am Bluten. Der Krankenwagen war auch nach 10 Minuten da. Und der Sanitäter hat uns gesagt, also 10 Minuten später wäre vorbei gewesen. Weißt du, hast du irgendwas nochmal gehört, was aus der Frau dann geworden ist? Die Frau soll ja im Krankenhaus gewesen sein. Wir haben sie auch besucht im Krankenhaus. Ach so, das habt ihr auch gemacht? Ja, natürlich. Das ist ja toll. Wir haben sie besucht und natürlich hat sie uns dann Geschichten erzählt vom Zweiten Weltkrieg und hast du nicht gesehen. Und Hat sie sich dann bedankt bei euch oder war natürlich, sie? Natürlich hat sie sich bedankt. Ja. Natürlich, die hat uns beiden auch 10 Euro gegeben, dass wir ihr geholfen haben. Wir wollten die 10 Euro nicht annehmen, aber sie wollte unbedingt, dass wir 10 Euro nehmen. Und hast du sie dann später, als sie wieder fit war, auf dem Friedhof nochmal gesehen? Nee, nach der Sache habe ich sie nie wieder gesehen. Sie soll ja auch verstorben sein. Ach so. Wir haben ja auch mitgekriegt, wie sie beerdigt worden ist, 2,5 Jahre später. Also bis zu ihrem Tod hast du sie nicht mehr gesehen auf dem Friedhof? Ich habe sie nicht mehr wieder gesehen. Nein. Du hast gerade am Anfang noch gesagt, du wolltest 2 Geschichten erzählen, ne? Ja, genau. Die andere Geschichte ist gewesen, Domian, dass also auf dem Friedhof da laufen Sachen ab, das gibt's gar nicht. Also wir haben eine Beerdigung mal gehabt, da haben wir ungefähr 10 Meter weiter haben wir ein Grab gerade geschmückt, das frisch war. Ja, vor ungefähr 10 Minuten später war eine Massenschlägerei auf dem Friedhof. Dass sich eine Familie, die Beerdigung war gerade mal 5 Minuten vorbei und dann gingen die Leute auf sich gegeneinander los. Die haben sich geprügelt, haben sich beschimpft. Genau, das meinte ich auch gerade im Gespräch mit Rosemarie, dass da natürlich auch viele Feindschaften dann aufeinandertreffen bei Beerdigungen. Genau. Und dann gab es quasi am offenen Grab gab es eine Schlägerei. Genau. Man hat gehört, wie du hast den Vater in den Ruin reingezogen, du hast Schulden gemacht, du hast dies gemacht, du hast das gemacht und man hat gedacht, was ist denn hier los? Habt ihr die Polizei gerufen oder habt ihr Also wir haben nicht die Polizei gerufen, sondern jemand anderes. Wir wollten dazwischen gehen und so, aber die waren so extrem, die waren so gewaltbereit. Also da muss schon, es ging um Grundstücke, es ging um dies und man sieht, und da ist jemand gestorben, Domian, und die Leute, die interessieren sich nur für ihr eigenes und fürs Geld und fürs Erbe und für ihre eigenen Interessen. Da war kein Mitleid mehr und keine Anteilnahme, nichts. Da war nur noch Hass. Der Mann, der war gerade 5 Minuten unter der Erde. Und unwahrscheinlich, unglaublich. Ja, und da habe ich gedacht, das ist zu viel. Du bist Friedhofsgärtner, sagst du. Genau. Das heißt, ein Friedhofsgärtner ist kein Totengräber, ne? Nein, genau. Das ist noch ein anderer Job dann. Genau. Man springt auch manchmal als Sargträger ein und so, aber ist nicht jedem seine Sache. Ja. Wie lange arbeitest du schon auf dem Friedhof? Seit 4 Jahren. Wie ist denn das so für dich? Immer eigentlich, dein Arbeitsplatz ist der Friedhof. Die Stätte der großen Trauer und der Traurigkeit. Wie ist das für dich? Ja, ich habe das durch meine alte Chefin, ich war Hausverwalter und dann habe ich das kennengelernt. Ich habe das Grab immer von ihrem Mann geschmückt, sauber gemacht und so. Und dann kam man in diese Materie rein. Ne? Und dann hat man sich beworben und dann ist man auf dem Friedhof gelandet. Ja gut, aber wie ist das für dich, jetzt immer auf dem Friedhof zu sein? Wie soll ich ja sagen, Domian, das ist normal geworden. Ein normaler Job. Also, denkt man da, wenn man den ganzen Tag auf dem Friedhof arbeitet, denkt man über den eigenen Tod auch nach? Ja, am Anfang auf jeden Fall. Ne? Und man ist vorsichtiger. Ne? Man ist im Leben auf alles gefasst. Wie soll ich dir das sagen, Domian? Man plant schon nächstes Jahr dahin, nächste Woche dahin. Aber 5 Minuten später kannst du nicht mehr auf dieser Welt sein. Genau, das siehst du jeden Tag. Man muss schätzen, was man hat. Ja, finde ich auch eine richtige und gute Einstellung. Abi, sehr nett, dass du angerufen hast. Domian, kann ich jemanden grüßen noch? Meine alte Hausbesitzerin, meine alte Chefin. Ganz schnell. Die schöne Grüße an die Irma Fischer. So. Abi, alles Gute wünsche ich dir. Und ich auch. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Und hier ist der Michael. Michael ist 40. Guten Morgen, Michael. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Was ist bei dir auf dem Friedhof passiert? Ja, ganz kuriose Sache. Mein Sohn ist mit 3 Monaten verstorben am plötzlichen Kindstod. Ja. Wann war das? Das war vor 5 Jahren. Ja. Und dann hatten wir irgendwann das Grab soweit alles fertig und so, mit Grabstein und ja, Engelchen, alles halt, was so dazugehört. Und dann bin ich eines Tages hin, um zu gucken, um fertig zu machen und so. Mhm. Und da waren irgendwelche, ja, ich kann sie nicht anders nennen, außer Idioten, die dann die ganzen Kindergräber kaputt gemacht haben. Mhm. Also richtig kaputt gemacht, verwüstet, Sachen geklaut, die drauf waren. Ja, verwüstet. Also die haben dort für mich alles platt gemacht, was man da platt machen konnte. Wie furchtbar. Ja. Wie furchtbar. Ja, ich war natürlich dementsprechend auch drauf. Mhm. Anzeige habe ich zwar auch gemacht, aber das bringt dich nicht weiter, mhm, weil du kannst nur Anzeige gegen Unbekannt machen, die wird über kurz oder lang eingestellt. Mhm. Auf jeden Fall, nur saß ich da, hockte ich da vor dem Grab, war übelst traurig, angeschlagen. Und dann urplötzlich hatte ich so, als wenn von hinten jemand kam, mir die Hand auf der Schulter legte und mir sagte, der Engel liegt hinter dir in der Hecke. Und dann guckte ich mich um, es war kein Mensch da, weit und breit, es war keiner zu sehen. Mhm. Und ich denke, was war das? Mhm. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich bin trotz all dem aufgestanden, bin in diese Hecke, zu dieser Hecke gegangen, mhm, und in dieser Hecke lag dieser Engel. Den du zuvor auf das Grab einen Tag vorher gelegt hast. Den ich zuvor auf dem Grab drauf gemacht habe, ja. Das ist ja verrückt. Das ist, ich habe auch schon im Vorfeld auch schon gesagt, ich habe schon mit vielen Leuten drüber geredet, mhm, aber man wird ja nur verlacht darüber, weil es dann heißt von wegen, was erzählst du da für einen Schwachsinn? Ja, im ersten Moment könnte man ja denken, du hast dort gehockt in der Trauer und auch in der Wut, aber auch in der großen Trauer. Und vielleicht ist dir einfach nur so die Idee gekommen, der Engel könnte ja auch irgendwo im Gebüsch liegen. Ja, das Komische ist aber, ich habe wenn ich vor dem Grab stehe, nach vorne hin, ich habe da ja alles drumherum geguckt, ob da vielleicht noch irgendwas, weil es lag ja viel Kaputtes darum, mhm, ich sag mal von Grablampen etc. pp., weil die haben ja vor nichts halt gemacht, mhm, ob da vielleicht irgendwo noch was liegt, was heile ist. Mhm. Und ich habe ja gar nichts mehr gefunden, was irgendwie noch ansatzweise heile war. Mhm. Naja, deswegen könnte ja die Idee gekommen sein, der Engel ist da hinten. Ja, klar, könnten Sie vielleicht denken, aber es war nicht so, weil hinter mir ist halt diese sogenannte grüne Wiese, mhm, ja, wo diese stillen Beisetzungen sind, wo keiner weiß, wer da liegt, im Hochdeutsch. Mhm. Und da ist halt auch diese genannte Hecke. Also nochmal, du hast das Gefühl gehabt, es steht jemand hinter dir. Ja, ich habe das Gefühl, da steht jemand hinter mir, und ich habe auch ganz deutlich gespürt, dass ich eine Hand auf meiner Schulter hatte. Eine Hand? Ja. Und dieser Hinweis, dass der Engel da in dem Gebüsch liegt, das hast du real nicht gehört, sondern so in deinem Inneren so wahrgenommen? Ich habe das mehr oder weniger so in meinem Inneren, ich kann es gar nicht so sagen, ob es real gehört oder in meinem Inneren. Mhm. Ja, ich habe es nur irgendwie wahrgenommen, ich habe mich total erschrocken, habe mich rumgedreht, und es war keiner da. Wie bewertest du jetzt auch nach einigen Jahren dieses Erlebnis? Ich krieg's nach wie vor nie aus meinem Kopf raus. Mhm. Wie deutest du es denn? Was könnte das gewesen sein? Ich habe mir schon viel eingeredet. Ich habe gesagt, vielleicht war es mein Sohn, der mir irgendwo ein Zeichen gegeben hat. Ey, guck mal, da ist noch was über. Mhm. Schaff mir das wieder her. Oder ich weiß es nicht. Ich habe da keine Erklärung für. Das denkt man dann ja vielleicht auch. Das Kind ist gestorben. Es war ein Sohn, sagst du. Mhm. Das ist ein Zeichen dieses Kindes war. Ja. Ein positives, gutes Zeichen deines Kindes. Ja. Ja, so könnte man das verstehen. Ja, so. Ist es dir gruselig, ist dir das nicht, dieses Vorkommnis? Nein. Im Nachhinein macht man sich natürlich Gedanken. Mhm. Und denkt, mein Gott, was war das? Was geht da ab? Mhm. Hat deine Partnerin dir geglaubt? Nein, die hat auch nur gelacht, ja. Ach, die hat gelacht? Die hat gelacht darüber, ja. Obwohl die ja auch geschockt war aufgrund des Todes von eurem Kind. Da kann ich dir zu sagen, die Mutter meines Sohnes oder unseres Sohnes, die hat ihm letztendlich noch, so grausam sich das anhört, Geld mit dem Tod meines Sohnes gemacht, ja. Inwiefern? Inwiefern, ja. Du kennst ja diese lokalen Radios. die da unter anderem dieses, wie heißt diese Aktion, haben die jedes Jahr so, wo die Gelder sammeln für Bedürftige halt, wo da so halt so dieser Pott aufgesammelt wird, ja, und wo die dann hinterher sagen, ja okay, komm, du kriegst was dafür. Okay, was hat das nun mit dem Tod und mit dem Tod des Kindes? Nein, weil du sagst, dass sie ja empört sein müsste. Ja. Du sagst, sie hat doch Geld mit dem Tod des Kindes verdient. Ja, klar, weil sie sich hingestellt hat, ich bin die trauernde Mama. Und alles, sie ist im Radio damit gegangen, da in, kann ich ruhig sagen. Naja, ist ja egal, wo es war. Ja. Sie ist damit ins Radio und hat dann Geld eingesagt, oder wie? Ja, hat Geld damit eingesagt und damit hat sie dann, im Nachhinein hat sie damit eine Abtreibung bezahlt. Später dann mal, oder was? Nee, kurz danach. Von dir? Wieder ein Kind von dir? Ja, genau. Also das klingt nach sehr kaputten Verhältnissen. Mittlerweile sind die sehr kaputt, ja. Ja. Und sie war nicht, es war ihr Kind, es war euer Kind und ja, sie hat keine tiefe Trauer getragen. Dass das Nein, kind bis gestorben. Heute nicht, bis heute nicht. Wie erklärst du dir das? Wie soll ich mir das? Ich weiß es, ich kann es ja nicht erklären. Ich meine, sie zum Beispiel, sie wohnt vom Friedhof 5 Minuten entfernt. Mhm. Ja, sie hätte also überhaupt kein Problem, nochmal hinzugehen, mal nachzuschauen. Ich wohne mittlerweile nicht mehr in dem Ort, ich wohne ganz woanders. Mhm. Ich wohne mittlerweile ja gut 50 Kilometer entfernt. Mhm. Also sie geht da nie hin. Nein, sie macht gar nichts. Der Einzige, der was da macht, das bin ich. Ja. Da macht keine Tante, kein Onkel, kein Oma, kein Opa, da macht niemand was. Wie war das denn während der Schwangerschaft des Kindes? Hat sie sich auf das Kind gefreut? War alles ja, gut? Ja, es war alles okay, es war alles super. Auch als das Kind geboren worden war, war es auch eine liebende Mutter? Ja, alles. Und dann stirbt das Kind plötzlich und dann ist es ihr egal? Wie komisch. Ja, danach war ihr, ja. Und das kannst du nicht erklären, das ist doch merkwürdig. Ich kann es nicht erklären. Ich kann dir noch dazu sagen, der Kleine war noch nicht beerdigt. Ich kam von der Arbeit nach Hause und ich habe es mit dem anderen im Bett erwischt. Ja, das sind noch Sachen, die mit reinlaufen. Hm. Ja, gut, ist eine ganz andere Thematik. Du halt wolltest ja eigentlich diese Geschichte erzählen mit der Hand auf der Schulter. Ja. Ja, wenn man sowas erlebt hat, was immer es auch sein gewesen, was immer es auch gewesen sein mag, das behält man in Erinnerung. Und das ist etwas Tiefes, was du erlebt hast. Und das wirst du dein Leben lang in Erinnerung haben. Ja. Glaube ich auch, ja. Und das ist auch gut so. Ja, sehe ich auch. Sehe ich genauso. Michael, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gern und danke, ja. Gerne. Komm mal weiter so mit deinem Ding. Dankeschön. Tschüss. Ja, bitte. Ciao. Tschüss. Um 1.47 Uhr geht's weiter mit der Gabriele. Noch eine Gabriele heute hatten wir schon. Ja, genau. 42, guten Morgen. Guten Morgen. Gabriele, du hast dich auch zu unserem Thema auf dem Friedhof gemeldet. Warum? Ja, ich bin Pfarrerin auf dem Land und wir haben dieses Jahr ganz viele Beerdigungen. Ich bin gerade 2,5 Wochen aus dem Urlaub zurück und habe jetzt 6 Trauerfälle. Mhm. Heute 2 reinbekommen, noch Vertretung für einen Kollegen. Statt auf dem Frühschoppen auf der Kerb habe ich eine Trauerfeier mit Sarg im Krematorium in der Nähe. Ja. Das heißt, du bist ständig in Sachen Beisetzung und Trauerreden unterwegs? Ja, momentan ja. Mhm. Und vor allem, ich kenne die Leute. Wenn man eine Weile, ich bin jetzt seit fast 8 Jahren hier auf dem Land, kennt man ja auch die Leute. Mhm. Man sieht sie morgens dann im Garten, wenn man mit dem Hund rausgeht und dann ja macht man die Trauerfeier. Wenn man das... Familien. Ja, wenn man das, entschuldige diese direkte Frage so, wenn man das zwangsläufig dann so oft machen muss, wie du es machen musst jetzt zur Zeit, ist das nicht so ein bisschen wie Fließbandbeerdigung? Nee, niemals. Es niemals. Ist immer individuell. Man fühlt sich rein, man geht zum Trauergespräch, man muss ja immer was draus machen, die Traueransprache, ich stelle mich bewusst unter Gottes Wort, muss ich einfach mal hier so sagen, sonst könnte ich es auch nicht. Mhm. Und man fühlt sich immer rein, man fühlt auch mit, lässt da nicht kalt. Also du bist Pfarrerin, du gehst da noch in einer ganz anderen, noch ganz anders ran als unsere professionelle Trauerrednerin vorhin, weil du natürlich immer auf der Basis des christlichen Glaubens deine Trauerrede hältst, so kann man sagen. Mhm. Was ist dir schon bisher so am, was war das Tragischste, was du bisher erlebt hast bei während deiner Beerdigung? 2 Babys beerdigt. Einmal eine Totgeburt, war auch gut so, dass es mittlerweile so anerkannt wird, dass man nicht einfach ein Kind irgendwo, ich sag's mal ganz böse, entsorgt, sondern man sagt, das war unser Kind, das war unser erstes Kind oder ja, und man macht eine Trauerfeier und die Kindersärge dann halt zu sehen. Ich war mal extra vor den Angehörigen auf dem Friedhof, habe den kleinen Sarg dann gesehen. Eine kinderreiche Familie. Kind war behindert, dann böse Reden im Dorf. Naja, ist gut, dass es gestorben ist, war ja eh behindert, aber die haben das Kind total geliebt. Der Vater hat selber den kleinen Sarg getragen mit seinen krummen Beinen, ist vor mir hergegangen und da sind mir auch die Tränen runtergelaufen. Ja. Dir sind die Tränen gelaufen? Ja, ja. Das hat mich sehr mitgenommen. Wie machst du das dann? Du bist Theologin. Ja. Du bist auf einer Trauerfeier, wo ein Kind gestorben ist oder eine Totgeburt zu beklagen ist. Wie ordnest du das ein? Warum wollte Gott das? Ich kann da selbst mit Gott hadern. Da habe ich viele Anfragen. Also ich bin auch keine so eine von den Frommen, die dann einfach mit dem christlichen Glauben kommen und sagen, das war Gottes Wille. Ich finde es vermessen, dann vom Gottes Willen auch zu sprechen, kann ich oft auch nicht. Ich hadere dann auch mit Gott, ja. Das macht dich ja sehr sympathisch. Danke. Ja, in der Tat, weil die meisten sehr gläubigen Menschen mir das dann irgendwie erklären wollen und Gottes Wege sind unergründlich und weiß ich was alles. Und da steht man dann und denkt, wie bitte? Das kann doch alles gar nicht sein. Nee, da habe ich auch meine Anfragen. Wenn du mit so, du wirst dann ja eben auch mit sehr viel Leid und Trauer und Traurigkeit konfrontiert. Wo holst du dir wiederum deine Kraft? Nur aus, ich sag mal, nur ohne es despektierlich zu meinen, aus dem Glauben oder auch irgendwie anders? Schwierigkeit ist, dass ich keine Familie habe, auch keinen Partner habe, auch keine Kinder selbst. Also ich mache mittlerweile durch den Fitnessstudio. Also ich habe auch immer oft Trauergespräche am Abend. Dann saß ich immer früher so alleine hier in meinem Pfarrhaus. Jetzt fahre ich ins Fitnessstudio. Ich habe die Tasche schon vom Fitnessstudio im Auto. Das finde ich auch sehr schräg. Fitbox und ich mache Hot Iron und Power Yoga und das hilft mir, mich einfach körperlich abzureagieren. Ja. Und dann hat man wieder irgendwie anders auch manches schon abgearbeitet. Bewegung oder ich gebe meinem Hund die Natur hier raus. Liebe ich auch sehr, ja. Beobachtest du dich manchmal dabei, wenn ein Anruf kommt und dann ist wieder jemand gestorben, dass du denkst, ach, nicht schon wieder eine Beerdigung? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, klar. Aber du musst ran. Ja, natürlich. Jetzt zum Beispiel, jetzt ist die nächste Woche die Geschichte. Die haben mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Sie wollten unbedingt an diesem Tag die Beerdigung, hat mir gar nicht gepasst. Aber es ist auch nicht gut, wenn wir dann als Kirche so das Bild abgeben, dass die Leute dann noch verzweifelten Pfarrer finden müssen, der es dann letztendlich mag. Das finde ich nicht gut. Also ich rufe auch sofort zurück, um auch diese Sicherheit zu geben. Okay, sie haben einen Trauerfall, sie sind jetzt total durcheinander. Es geht jetzt alles seinen Gang. Wir machen jetzt das Trauergespräch, die Beerdigung, es geht alles seinen Gang. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir da als Kirche auch funktionieren. Ja. Wie gehst du damit um? Du sagst, du arbeitest auf dem Land, da kennst du die Leute, da kennst du auch die Feindschaften untereinander und du weißt alles. Wie gehst du mit Heuchelei um? Muss man nachspüren. Also es gibt eine sehr feine Art, mit Sprache umzugehen. Also wenn zum Beispiel jemand getrunken hat oder sonstige Probleme hatte, muss man das nicht deutlich sagen bei der Traueransprache. Es macht einen Menschen noch sehr, sehr viel mehr aus. Hammer ist, man kommt manchmal so ein gut bürgerliches Wohnzimmer mit spitzen Decken und Plüschkissen und Geschirr in der Vitrine und dann kriegt man Sex und Crime erzählt und dann geht man nach Hause und denkt, was mache ich jetzt da draus? Ja. Also so ein bisschen nachspüren, was die Situation der Trauernden, was ist angemessen, also ein bisschen feinfühlig, ohne Schmuh zu erzählen, das auch nicht, also nicht verlogen, auch nichts drüber hinweg zu erzählen, das hat auch, glaube ich, schon die freie Rednerin vorhin erzählt, so ein bisschen nachspüren, ja. Was ist, wenn du jemanden beerdigen musst, oder vielleicht war das sogar schon mal der Fall, von dem du ja eigentlich die Meinung hattest, das ist ein richtiges Arschloch gewesen. Wie geht man damit um dann? Habe ich eigentlich selten. Ich sehe in jedem Menschen, vielleicht ist das ein bisschen blöd, manche meinten schon, ich wäre naiv, ich sehe Menschen eigentlich in jedem, gerade mit diesen ganzen Eigenbrötlern und diesen ganzen schwierigen Menschen komme ich gut klar. Weil ich immer denke, das ist nur eine Hülle. Ja. Da steckt noch was tief anders drin. Und ich habe schon ganz schwierige Menschen beerdigt, wunderschöne Beerdigungen gemacht, weil ich da den Kern dann auch versuche zu sehen. Das hat ja eine Geschichte. Und verstehe. Sind alles Menschen. Verstehe. Ja. Ohne Schmuh jetzt zu reden oder so weiter. Ja, also. Du bist eine Pastorin, das gefällt mir schon. Also du scheinst schon mit beiden Beinen sehr im Leben zu stehen. Das ist schon toll. Hast du Angst vor deiner eigenen Beerdigung, vor deinem eigenen Tod, nicht vor der Beerdigung? Wie die Art und Weise des Sterbens ist schon. Aber es ging es total blödsinnig, ich war jetzt im Garten letztens in der Sonne total eingepennt. Und dann war ich total weg. Und dann dachte ich, wenn so der Tod ist, ist es okay. Oder ich hatte auch schon Narkosen oder Spritzen, wo man einfach weg war. Ja, das wäre super. Und so stelle ich mir das eigentlich auch vor mit dem Sterben. Aber du hast es ja gut. Du glaubst ja an ein ewiges Leben. Insofern ist es ja nicht so ganz so schlimm, wie die Leute, die daran nicht glauben oder die sagen, wir wissen es nicht. Ja, und ich wünsche mir für mich persönlich die Seebestattung. Ah ja, warum? Können viele Kollegen schon nicht verstehen, aber ich möchte es gern. Warum? Weil du die See so magst, das Meer? Ich liebe sie über alles, ja. Nordsee. Das ist der Ort Nordsee zum Beispiel, ja. Ja. Die wilde, raue See und dann sagen manche, da wäre ja kein Grab da, wo man sich erinnern kann und ich sage, dann fahrt an die See, dann könnt ihr und ich finde es toll, an dieses... Das ist ein Riesengrab, an das man... Ja, in dieses Universum Meer da reinzukommen und da kommen wir ja auch eigentlich letztendlich her, alles Leben ist ja im Wasser eigentlich entstanden. Ja, genau. Und ich finde diese Vorstellung wunderbar. Gabriele, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist die Irene und die Irene ist 61. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Irene. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof, ja. Ich habe vor 3,5 Jahren meinen Mann am Grab meines Vaters auf dem Friedhof verloren. Also mein Vater war am 16. Februar gestorben. Wir waren gemeinsam mit meinen Schwestern und Schwager in der Kirche. Da wird dann ja abgelesen, wer verstorben ist. Mhm. Dann sind wir noch zum Friedhof raufgefahren, der ist ein paar Kilometer von der Kirche entfernt und laufen alle hintereinander, mein Mann hinter mir. Und 5 Meter vom Grab entfernt stolpert mein Mann gegen mich und ich drehe mich um und sage, Erich, was ist? Und da sagt er nur noch, mir wird plötzlich so schwindelig. Fällt um, ja, große Panik, dann habe ich einen Notarztwagen angerufen, also Notarzt angerufen. Meine Schwester und ich haben Herzdruckmassage gemacht, abwechselnd. Und dann, da war der große Rettungswagen und eine Notärztin extra und die kam dann einmal hin zu mir, die hatten mich so ein bisschen weggeführt von ihm, ich sollte das nicht sehen, kam sie hin zu mir und sagte, ja, ich weiß nicht, ob wir noch was machen können, wir versuchen noch, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Und ein paar Minuten später kam sie dann und sagte, nee, tut mir leid, ihr Mann ist gestorben. Auf dem Friedhof? Auf dem Friedhof, 5 Meter vom Grab meines Vaters entfernt, der zwei Wochen vorher gestorben war. Gott. Ja, das war, also ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, um meinen Vater zu trauern, weil, weil das eben, weil mein Mann mir ja doch noch ein bisschen näher war als mein Vater. Natürlich. Das war mein zweiter Mann und ich war seine zweite Frau und wir kannten uns seit 17 Jahren und hatten erst vor 74 Tagen geheiratet. Also wir hatten erst am 21. Dezember an seinem Geburtstag hatten wir erst geheiratet. Also alles tragisch und fürchterlich miteinander verquickt und nur traurig. Ja, und wenn ich jetzt zum Friedhof dahin gehe, zu meinem Vater, dann sehe ich jedes Mal das Bild wieder. Klar, das wirst du auch nicht vergessen. Wie er da liegt und... Ist denn dein Mann auf diesem Friedhof auch beerdigt? Nee, das ist 50 Kilometer entfernt ungefähr. Ach so. Ja, dann kam ja, man braucht sich dann kommt der Moment, wo die Ärztin sagt, ja, dein Mann ist tot und du kannst es gar nicht begreifen. Und sie hat dann noch gesagt, eines Tages wirst du sagen, er hat einen schönen Tod gehabt, aber das war mir in dem Moment überhaupt, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Nein, in dem Moment. Das darf man in dem Moment auch keinem Angehörigen sagen. Das ist zwar objektiv richtig, aber das kann man vielleicht erst viele Jahre später so sehen. Ja, also jetzt mittlerweile 3,5 Jahre später kann ich das so sehen und denke, Mensch, so möchtest du das auch mal haben. Ja, nur natürlich. Für die Angehörigen ist das ganz schrecklich. Dann haben die den Tod festgestellt auf dem Friedhof. Ja. Wie lange hat er denn dann noch auf dem Friedhof gelegen, bis er abgeholt wurde? Ja, da wurde mir dann sofort gesagt, dass es wir hatten den Samstag noch Tapeten gekauft und wollten montags tapezieren. Am Sonntag ist es passiert. Dann hat man mir gesagt, in dem Moment, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass er jetzt stirbt oder dass sowas passiert, sagt man mir, ja, du musst jetzt sofort einen Beerdigungsunternehmer. Nein, ich meine die Situation, du standst auf dem Friedhof, ihr standet auf dem Friedhof, er lag tot auf der Erde. Ja. Wie lange dauert es, bis dann ein Bestatter kam? Ja, oder? Ich habe dem Bestatter eben Bescheid gesagt und der kam dann eine halbe Stunde später ungefähr. Also das heißt, ich kann die Zeit auch gar nicht so genau sagen. Ich wollte sagen, diese halbe Stunde war ja auch wirklich der Wahnsinn in deinem Leben vermutlich, dass du da auf dem Friedhof standest und dein Mann lag da auf der Erde tot. Nein, viel schlimmer war es eigentlich, wie wir versucht haben, ihn zu reanimieren und dieses Warten auf den Notarzt warten. weil dieser Friedhof eben auch so ein bisschen abgelegen ist und ich weiß nicht, inwieweit die bei der Rettungsstation gewusst haben, wo der überhaupt ist, und ich habe ja auch nicht zwischendurch auf die Uhr geguckt. Ja, ja. Aber es kam mir unendlich lange vor, bis dieser Rettungswagen denn endlich kam. Und die Ärztin hat dann nachher gesagt, ja, selbst wenn wir ihn jetzt wiedergekriegt hätten, dann wäre er wahrscheinlich hirngeschädigt gewesen, weil jede Minute kostet 10% genau. Des Gehirns. Also von daher, aber das tröstet einen in dem Moment wirklich überhaupt nicht. Ja, das ist eine existenzielle Erschütterung ohnegleichen. Das, ja, das glaube ich auch. Die Sorge dazu, dass, weil wir ja... Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Schön, dass du noch angerufen hast und wir haben sprechen können. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Katrin Benig und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin, ciao.